Als Jugendlicher spielte ich Vagabunden. Widerwillig deine Hafen zu zerstören. Unter Herolden, die sich Propheten nannten. Und ich gab niemals Verschwörungen nach. Ahnen und Dichter ermutigten mich. In der unermesslichen Macht derer, die dir nachheimhan. Hoffnung der Unterdrückten. Meine Heimatstadt bewahrt noch Spuren von falschen Zeugnissen und Intrigen. Schmähungen, die nun trocken unter dem Staub liegen. Wie so viele liebte ich und wurde getäuscht. Ich erfuhr Leidenschaft, Kälte und Begierde. Verheimlichte nie meine Fehler deiner Wahrheit treu. Mich demütigen, bevor ich sündigte. Heute sind jene Versuchungen Geschichte, für die Gutes tun ein eitler Traum und die Gnade ein Herrenhaus mit weiten Terrassen, von wo aus wir die Bösen untergehen sehen. Für die, die Gutes tun, ein eitler Traum und die Gnade.